Aus Anlass des 70. Gründungstages der Kim Il-sung-Universität gab das staatliche Amt für Briefmarkenemission 3 Kleinbögen heraus. Im oberen Teil der Kleinbögen, die jeweils die Bronzestatue von Präsidentin Kim Il-sung, die von Genossen Kim Jong-il und das Panorama der Kim Il-sung-Universität darstellen, sind die Schriften der 70. Gründungstag der Kim Il-sung-Universität und Zuze 35, 1946 bis Zuze 105, 2016 zu lesen.